Willkommen zu dieser Folge. Heute geht es um ein Thema, das die Grenze zwischen Kunst, Realität und öffentlicher Verantwortung schärfer zieht als fast jedes andere. Die künstlerische Meinungsfreiheit. Rap spielt dabei eine besondere Rolle. Provokant, laut, direkt. Und genau diese Mischung hat 2018 dafür gesorgt, dass der wichtigste deutsche Musikpreis abgeschafft wurde. Der Echo. Kunstfreiheit heißt, Kunst darf laut sein, unbequem, provokant. Besonders im Rap ist die Übertreibung ein besonders eingesetzter Stilmittel. Überholung, Konfrontation, Härte. Aber die Kunstfreiheit bedeutet nicht automatisch gesellschaftliche Zustimmung und vor allem bedeutet sie nicht, dass jede Form von Kunst ausgezeichnet werden muss. Eine Bühne verändert die Wirkung einer Botschaft. Genau hier kollidieren Freiheit des Künstlers und Verantwortung der Öffentlichkeit. Der Echo war jahrzehntelang der wichtigste Musikpreis Deutschlands. 2018 erhielt das Rap-Duo Kollege und Farid Bang einen Echo. Trotz einer Textzeile, die viele Menschen als antisemitisch und respektlos empfanden. Was vorher Battle Rap war, wurde plötzlich durch eine offizielle Auszeichnung verstärkt. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Künstler distanzierten sich, einige gaben ihre Auszeichnungen zurück, Medien und Politik diskutierten tagelang darüber, ob Musikpreise Texte ehren dürfen, die gesellschaftliche Grenzen überschreiten. Kurz darauf wurde der Echo abgeschafft. Die Rapper nutzten harte, überzogene Battle-Rap-Sprache als künstlerisches Stilmittel. Provokation dient ihnen als Werkzeug, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Für sie ist diese Sprache Kunstfigur, nicht politische Aussage. Mehrere Künstler äußerten offen ihre Kritik. Sie erklärten, dass Rap provokant sein darf, aber eine Auszeichnung eine Grenze überschreite. Wenn Texte Menschen verletzen oder historische Sensibilitäten missachten, einige gaben ihre Echos zurück, ein starkes Zeichen, weil der Protest aus der Musikszene selbst kam. Die öffentliche Debatte wurde groß. Medienberichte, politische Stellungnahmen, hitzige Online-Diskussionen. Für viele war nicht die Existenz des Textes das Problem, sondern die Tatsache, dass der nationale Preis sie legitimierte. Die zentrale Frage lautet: Wenn Kunstfreiheit alles erlaubt, darf ein Preis auch alles auszeichnen? Die Kombination aus provokanter Kunst, deutlicher Kritik, anderen Künstlern und gesellschaftlichen Empörung führte zur Einstellung des Echos. Nicht weil Rap unterdrückt werden sollte, sondern weil ein Preis Verantwortung trägt und Signale sendet, die weiter über die Kunstfigur eines Songs hinausgehen. Der Echo-Skandal zeigt, wie stark Kunst und Gesellschaft verbunden sind. Rap darf provozieren, das gehört zu seiner DNA. Aber sobald Provokation öffentlich ausgezeichnet wird, verändert sich ihre Wirkung. Kunstfreiheit bleibt eine wichtige Grundlage, doch Verantwortung bleibt ebenso bestehen. Danke fürs Zuhören.